Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, Sex hat mein Leben zerstört. Sex hat mein Leben zerstört. Das kann sein, vielleicht durch eine Krankheit, vielleicht durch Prostitution, vielleicht durch eine Vergewaltigung, vielleicht durch ein Fremdgehen, ein spezielles Fremdgehen, das danach die Sexualität so gar nicht mehr erlebt und genossen werden kann wie vorher. Vielleicht durch einen Unfall beim Sex, wie auch immer. Also wenn ihr euch mit mir über dieses Thema unterhalten wollt, Sex hat mein Leben zerstört oder sehr irritiert das Leben danach oder schwierig gemacht, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin ist Sabrina und Sabrina ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sabrina. Ja, zu dem Thema. Ja, zu dem Thema. Ich habe gestern schon mal geguckt und da ist mir das dann auch, wollte ich eigentlich gestern schon anrufen, aber es passte dann auch heute gut. Mhm. Ich bin schwanger. Mhm. Von meinem Ex-Freund. Mhm. Aber ich bin noch mit meinem Freund zusammen, also mit einem anderen. Der jetzt denkt, er wird Vater, wird er aber nicht. Also, du bist jetzt momentan mit einem jungen Mann zusammen, das ist dein Freund. Ja, und du bist aber wiederum schwanger von dem Vorgänger, von dem jetzigen Freund. Ja, mit dem Vorgänger bin ich aber schon anderthalb Jahre auseinander. Ja, das heißt, du bist deinem jetzigen Freund fremdgegangen? Ja, ja, genau, richtig. Öfters oder ist es nur einmal passiert? Es ist öfters passiert. Mhm. Es liegt aber auch daran, dass ich noch was für meinen Ex-Freund empfinde. Mhm. Weil wir waren auch sehr lange zusammen, das heißt sehr lange, also für mein Alter schon. Wie lange? Anderthalb Jahre. Ja. Und er war sowas wie eine Familie für mich halt immer. Mhm. Warum hast du dich überhaupt von ihm getrennt damals? Na, er hat sich von mir getrennt. Ach so. Er hat mich ganz furchtbar gekränkt und belogen und dann hat er einfach Schluss gemacht und danach bin ich total abgesackt und es war einfach furchtbar. Jetzt bist aber du schwanger. Trotzdem halt. Genau. Er ist trotzdem noch immer deine Liebe, deine große Liebe. Kann man das so sagen? Warum hast du dich denn dann überhaupt auf die andere Beziehung eingelassen, die du jetzt im Moment hast? Ich hatte davor auch schon mehrere Freunde. Das lief halt alles nicht so lange, weil es war halt alles nicht das Wahre. Und meinen jetzigen Freund kenne ich halt schon, seitdem ich mit meinem Ex auseinander bin. Mhm. Und Aber es hätte sein können, dass du dich, nachdem du bemerkt hast, dass du für den Ex noch so viel empfindest. Ja, das weiß ich ja schon lange. Ja, eben, dass du dich dann von dem... Immer präsent. Ja, du hättest, wenn du dich schon darauf eingelassen hast, auf die neue Beziehung, hättest du sie doch nach einer gewissen Zeit beenden können. Schon aus Fairnessgründen heraus. Ja, das stimmt. Das hätte ich tun können. Nur, es war halt so, also ich bin im November letzten Jahres mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen. Mhm. Es war eigentlich mehr irgendwie so zufallmäßig. Er empfand wohl was für mich und hat mir das dann auch mitgeteilt. Mhm. Und da ich mich nicht so an meinen Ex hängen wollte, das heißt, ich wollte auch nicht mehr mit ihm zusammen sein, weil er eigentlich ein ziemlicher Mistkerl ist. Mhm. Und habe ich mich halt an ihn gehängt, an meinen jetzigen. Mhm. Aber ohne ihn eigentlich wirklich zu lieben, ohne wirklich... Ich war auch anfangs leichtes Anfluggefühl von Verliebtsein und so, das hat man ja manchmal. Aber auch, nichts Dolles. Nichts Dolles, genau. Jetzt bist du schwanger von deinem Ex-Freund. Genau. Wie ist es denn dazu gekommen? Auch ganz doof. Das ist eine längere Geschichte. Nee, die will ich gar nicht hören, die lange Geschichte. Nein, nein. Warum habt ihr nicht oder hast du nicht verhütet? Ich habe verhütet, ich habe die Pille genommen. Mhm, mhm. Und es ist ein recht neues Präparat gewesen. Ach so. Und weil ich auch die Pille vorher schon nicht vertragen habe. Also es ist dann durch einen Zufall, durch einen unglücklichen Zufall passiert, obwohl du dich vorgesehen hast. Jetzt glaubt dein jetziger Freund, dass er Papa wird bald? Er wird bald Vater, denkt er. Denkt er. Genau. Du bist in welchem Monat schwanger? Im sechsten. Im sechsten Monat, also ist gar nicht mehr so ganz lange hin. Und du hast jetzt eine Lüge, die quasi von Tag zu Tag sich vergrößert, ne? Und ein genau. Druck auf dem Gewissen, der sich erhöht. Ja. Und von einmal Sex. Sex hat mein Leben zerstört, heißt die Sendung. Oder genau. Sex hat mein Leben verkompliziert. Und das ist ja in deinem Fall jetzt sowieso. Wie soll es weitergehen? Wieso bist du mit deinem jetzigen Freund noch zusammen? Ja, das ändert sich auch im Moment, glaube ich, ein bisschen. Er distanziert sich leicht von mir. Ich weiß zwar nicht warum. Und er ist auch so, nimmt das nicht alles so an. Ich weiß nicht, ob er vielleicht was gemerkt hat oder ahnt oder so, aber er. Ich wollte jetzt gar nicht, Sabrina, ich wollte jetzt gar nicht erstmal von ihm, über ihn so viel erfahren. Ich frage dich ganz konkret, warum bist du mit diesem Mann, für den du eigentlich nicht so sehr viel empfindest oder kaum was empfindest, noch zusammen? Klare Frage, bitte um eine klare Antwort. Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Aber die solltest du dir doch eigentlich ganz, ganz, ganz an erster Stelle stellen, ne? Ja, das ist klar. Ja, es ist ja... Du bist mit einem Mann zusammen, den du nicht liebst, du belügst diesen Mann und täuscht ihm vor, dass es sein Kind ist, was da in dir wächst, und du betrügst ihn permanent mit einem anderen. Was soll das? Warum? Nein, ich betrüge ihn ja nicht permanent mit einem anderen. Halt im Januar passiert, an dem Tag, als meine Oma gestorben ist. Da war ich völlig fertig. Mhm. Absolut. Wie viel Mal Sex hattest du denn mit deinem Ex, während du mit dem jetzigen zusammen bist? 2-3 Mal. Mhm. Na gut. Also es war nicht so viel. So, aber dennoch ist die Fragestellung ja klar, ne? Warum gehst du nie weg von ihm? Ich habe übergangsweise mal bei meinem noch Freund gewohnt und bin jetzt aber wieder in meine eigene Wohnung zurückgekehrt und distanziere mich auch sehr von ihm. Also noch Freund meinst du jetzt deinen aktuellen Freund, mit dem du zusammen bist? Ja, genau. So, Sabrina, dann musst du, gibt es gar nichts anderes großartig zu tun, als ihm rein Wein einzuschenken, dass es nicht sein Kind ist? Das ist mir klar. Ne? Und wenn du deiner Gefühle, offensichtlich bist du deiner Gefühle ja so sicher, dass du nicht großartig für ihn empfindest. Nein, da bin ich mir sicher. Da bist du dir sicher, dann trenn dich doch von dem. Mensch, was reden wir hier? Wir reden ja auch wegen meinem Ex, weil der sich ja auch nicht dazu bekennen will. Ach so. Ja, der sich ja ebenfalls davon distanziert. Dem hast du das schon gesagt, dass du der Auffall... Der weiß es ja, klar, er hat es ja mitgekriegt, er weiß ja, dass ich ja mit dem anderen noch zusammen bin oder zusammen. Und er glaubt dir nicht, dass er der Vater ist? Er glaubt es nicht, zumindest nicht hundertprozentig. Mhm. Ich habe ihm jetzt 100 Mal vorgerechnet, wann das wie passiert sein kann. Und klar, ist ja auch verständlich, ne, dass man da ein bisschen... aber du musst natürlich erstmal nacheinander dein Leben aufräumen. Der erste Aufräumakt ist, sage ich mal so salopp, dich von deinem Freund, jetzigen Freund zu trennen und ihm erstmal die Wahrheit zu sagen. Die zweite Geschichte ist, wenn der Erzeuger deines Kindes das nicht glaubt, dass er der Vater ist, dann muss halt, wenn das Kind da ist, ein Vaterschaftstest gemacht werden. Den werde ich sowieso anraumen. Ja. Und dann, wie glaubst du denn, wie er darauf reagiert, wenn denn rauskommt, dass er wirklich der Vater ist? Wie er sich verhalten wird. Mhm. Oh Gott, da diskutiere ich jetzt mit ihm schon 4 Monate drüber. Mhm. Meinst du, dass er zu dem Kind steht? Ich hoffe, es wäre. Nur, wir hatten vorhin zum Beispiel wieder ein Gespräch und er meinte, er kann nicht und er ist nicht reif dafür. Und wie alt ist er? Er wird im Juli 20. Mhm. Also ich finde, wenn man reif dazu ist, mit einer Frau Sex zu haben, sollte man auch reif dazu sein, oder die Verantwortung zu tragen. Ne? Das finde ich auch. So, Sabrina, klare Sachen jetzt. Trennen, Wahrheit sagen, Vaterschaftstest machen, ne? Das geht jetzt alles zack, zack. Und dann muss man gucken, wie du dich arrangierst mit dem. Du kannst natürlich auch nicht darauf hoffen, dass jetzt, weil ein Kind unterwegs ist oder ein Kind da ist, du diese Liebe vielleicht wieder retten oder kitten kannst. Nee, das ist ja auch noch so ein Thema, was er denkt, hätte ich gemacht, aber es ist nur wirklich nicht so. Ja, dann musst du ihm das auch klar sagen, pass auf, ich will durch das Kind keinen Druck auf dich ausüben. Wenn du nicht mit mir zusammen sein willst, was ich sehr bedauere, dann lass uns auf jeden Fall versuchen, sehr gut miteinander auszukommen. Für das Kind, für das wir beide Verantwortung tragen. Ja. Ne? Das ist ganz wichtig jetzt in der Situation. Ja. Sabrina, Alles Gute. Sag mal, weißt du, wie viel ein Vaterschaftstest kostet? Oder übernimmt da irgendwas? Ich glaube, das ist ziemlich teuer. Eine gute Frage. Ja, glaube ich auch. Wer da vielleicht in besonderen Fällen auch was übernimmt, keine Ahnung, muss ich mich mal schlau machen? Eine gute Frage. Oder vielleicht faxt mir der eine oder andere heute Nacht noch und dann rufe ich das, lese ich das morgen hier vor. Ich kriege gerade einen Hinweis auf den Kopfhörer. Wie viel? 5.000, sagt mein Psychologe. Das ist natürlich verdammt viel Geld. Oh Gott, so viel habe ich nie und nimmer. 5.000 Mark, aber vielleicht gibt es da auch noch irgendwelche Regelungen, dass man das ein bisschen sozial abfedern kann. Keine Ahnung. Ja. Ich mache mich schlau und werde es euch mitteilen, sobald ich es weiß. Alles klar. Okay, ich wünsche dir alles Gute, Sabrina. Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800-5678-111, das ist unsere Telefonnummer und die Faxnummer 0800-5678-110 und das Thema heute Nacht heißt Sex hat mein Leben zerstört. Damit meine ich jetzt nicht so ganz krass das Wort zerstört, sondern Sex hat mein Leben sehr viel schwieriger gemacht. Ein bestimmter Sex hat mein Leben sehr belastet oder sehr verkompliziert. Das kann eine Krankheit sein, das kann ein Verbrechen sein, das kann ein Unfall sein beim Sex. Wenn man Sex alleine mit sich hat, dass man irgendwas Verrücktes gemacht hat und sich dadurch vielleicht sehr verletzt hat oder so. Es kann auch sein, wenn man fremdgegangen ist, wie wir es gerade gehört haben, und dadurch das ganze Leben aus der Bahn gerät. Also 0800-5678-111. Nächste Anruferin ist Tina und Tina ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Tina. Hallo. Warum zu dem Thema hast du mich angerufen? Also, ich bin Moslem. Ja. Und ich hatte Sex mit meinem Freund, obwohl wir das nicht dürfen. Mhm. Ist dein Freund, wenn ich kurz fragen kann, ist dein Freund auch Moslem? Ja. Mhm. Mhm. Und ich hatte, wie schon gesagt, Sex mit dem. Mhm. Und ich habe das meiner besten Freundin erzählt. Ja. Danach hatte ich mit meiner besten Freundin Streit. Und die ist zu meinen Eltern gerannt und hat das denen erzählt. Ach du. Ach du. Und dann nach 1-2 Tagen wurde ich rausgeschmissen. Wann ist das passiert? Das ist vor 4 Wochen passiert. Vor 4 Wochen? Ja. Und wo bist du heute, jetzt? Im Mädchenheim. Wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist 18. 18. Ist er noch dein Freund? Ja. Hält er zu dir jetzt in der schweren Zeit? Ja, klar. Naja, so klar ist es nicht, ne? Manch ein Junge lässt dann ein Mädchen noch sitzen und alleine. Er nicht. Mhm. Jetzt muss ich nochmal zu der Freundin fragen. Was ist denn das für eine Freundin gewesen, die dann petzen geht bei den Eltern? Ja, wir hatten so einen richtig schweren Krach und dann wollte sie sich rächen. Warum hattet ihr Krach? Wegen einer anderen Angelegenheit? Ja. Wegen einer anderen Angelegenheit. Achso, dann war das ein Racheakt von ihr. Ja. Wie lief das denn dann zu Hause ab, nachdem deine Eltern das erfahren hatten? Wie haben die dich angesprochen? Was haben die zu dir gesagt? Also, ich bin von der Schule gekommen, wollte gerade so meine Jacke ausziehen. Mhm. Mein Vater guckt mich erstmal so sauer an, voll rot angelaufen. Mhm. Und dann packt er mich am Arm und schmeißt mich raus. Sagt, ohne mit dir zu reden? Ohne. Das heißt, der Vater hat deiner Freundin geglaubt. Es hätte ja auch sein können, dass deine Freundin lügt. Ja, lüge oder nicht, er glaubt alles. Er glaubt alles. Er hat keinen Satz mit dir geredet. Ja. Und die Mutter, was hat die gemacht? Meine Mama liegt im Krankenhaus. Bitte? Meine Mutter liegt im Krankenhaus. Ja. Sie hat davon nichts mitbekommen, aber sie weiß schon Bescheid über meinen Vater. Aha. Das hast du jetzt erfahren, irgendwie, ja, von irgendjemandem. Hast du noch über so heimliche Kontakte zur Familie, über andere Leute? Mit meiner Schwester habe ich Kontakt. Wie steht die Schwester zu dir? Die steht ganz gut zu mir. Wie alt ist die? Die ist 30. Die ist 30. Also die hat kein Verständnis für dich und die hat dich nicht verstoßen. Nein. Hat der Vater dich rausgeschmissen? Ja. Ohne ein Wort zu sagen? Ohne ein Wort. So, dann warst du aus der Wohnung raus. Und dann? Man braucht da Sachen, man braucht da eine Tasche, man muss da irgendwas mitnehmen. Dann bin ich zu meiner früheren Psychologin reingegangen. Mhm. Das war von alten Zeiten da. Und ich habe ihr die Sache geschildert und sie hat mich dann geschickt. Da, hier, jetzt, wo ich bin. Ja, und du brauchst doch ein bisschen Gepäck. Wie bist du an deine Klamotten gekommen zum Beispiel? Meine Schwester hat das gemacht. Die Schwester hat das gemacht? Ja. Jetzt sind 4 Wochen vergangen. Ist deine Mama immer noch im Krankenhaus? wie ich gehört habe, von meiner Schwester kommt sie heute raus, also am Donnerstag. Wie hat denn deine Mama auf diesen Rausschmiss reagiert? Das weiß ich nicht. Hat die Schwester nicht erzählt? Mm-mm. Aber du kennst ja deine Eltern sehr gut. Wie schätzt du es ein? Ist deine Mutter sehr traurig oder denkt die eigentlich genauso wie dein Vater, so hart? Also, weiß ich nicht. Ich kenne zwar meine Mutter und ich glaube, sie wird traurig. Mhm. Sie ist traurig. So, aber ich glaube, am allertraurigsten bist du jetzt zurzeit, ne? Na klar. Ja. Hast du damit gerechnet, dass der Vater, die Eltern so heftig reagieren? Ja, mein Vater ist ja Albaner. Mhm. Und damit habe ich schon gerechnet. Mhm. Jetzt bist du ein Mädchenwohnheim irgendwo. Ja. Mhm. Wir wollen und müssen auch nicht sagen, wo du bist. Bereust du das, dass du mit deinem Freund geschlafen hast? Sehr. Sehr? Also du stehst nicht auf dem Standpunkt, das ist mein Leben, ich mache das so, wie ich es will. Ich bereue nur, dass ich das meiner Freundin erzählt habe. So denkst du nicht? Ich bereue eigentlich beides. Mhm. Mhm. Was sagt dein Freund jetzt dazu, zu der ganzen Lage? Mein Freund will, dass ich zu ihm ziehe. Mhm. Was ich nicht so gut finde. Warum nicht? Ich habe noch Hoffnung, dass da mit meinen Eltern noch was wird. Aha. Und wenn ich jetzt noch dahin ziehe, dann wird es schlimmer. Woher nimmst du diese Hoffnung, Tina? Ich nehme diese Hoffnung von meiner Schwester. Die meint also, die haben sich ein bisschen beruhigt. Mhm. Und es könnte sein, dass die Schwester vielleicht auch ein bisschen vermittelt. Ja. Und du würdest das deinem Vater verzeihen, dass er das gemacht hat? Ja, wenn er mir das verzeiht, was ich gemacht habe. Ich finde ja gar nicht schlimm, was du gemacht hast. Ja, für seinen Glauben schon. Aber darf man das auf ein Kind verstoßen? Ja. Die eigene Tochter, die man liebt, das eigene Fleisch und Blut? Man kann sauer sein, man kann vielleicht schimpfen und so, aber darf man das Kind wortlos rausschmeißen? Nein, finde ich. Nein. Das entschuldigt keine Religion. Die Liebe zu dem Kind und zur Familie muss immer größer sein. Ich bin immer sehr wütend, wenn ich sowas höre. Ich habe da kein Verständnis für. Ich habe Respekt vor anderen Religionen und anderen Gebräuchen, aber so darf es nicht, so fanatisch darf es nicht sein. Ja, finde ich auch, aber was soll ich machen? Du bist eine junge Frau von 16 Jahren, du hast dein eigenes Leben und wenn du mit deinem Freund schlafen willst, dann ist es halt so. Wichtig ist, dass du dich deinem Vater gegenüber korrekt verhältst, dass du ein ordentliches Mädchen bist. Ja, ich schmeiß den Haushalt zu Hause, alles. Mhm. Trotzdem ist er nicht zufrieden. Mhm. Aber ich ahne auch schon, dass man das mit Worten nicht einrenken kann. Also wenn, dann überhaupt, indem du wirklich mit sehr gesenktem Haupt zurück ins Haus gehst und bereust und bereust und bereust und bereust. Ne? Und sagst, ich tue es nie wieder, ich tue es nie wieder, ich tue es nie wieder. Ne? Wenn überhaupt. Mhm. Meinst du würdest dann froh damit, glücklich damit? Ich wäre froh, wenn die mir verzeihen würden. Mhm. Aber es würde ja nichts an dem Korsett, in dem du lebst, an dem Gefängnis ändern. Ne? Du müsstest dich ja weiter seiner Meinung unterordnen. Ja, müsste ich. Hm. Dürftest du denn dann deinen Freund weiter haben? Nein, dürfte ich nicht. Also nicht mal haben, geschweige denn mit ihm schlafen, aber du dürftest nicht mal den Freund haben? Nein. Hm. Wusste er eigentlich vorher, dass du einen Freund hast? Nein. Das auch nicht. Also du durftest vorher auch keinen Freund haben? Nein, noch nie. Mhm. Ich dachte, der Zorn bezieht sich jetzt ausschließlich darauf, dass ihr miteinander geschlafen habt. Er möchte auch nicht, dass du einen Freund hast. Wir Muslime werden über den Eltern verheiratet. Mhm. Und anders geht's nicht. Ach, Tina. Ich finde das ganz traurig, was du erzählst. Und ich könnte jetzt schon sagen, dass du nicht glücklich wirst, wenn deine Eltern dich verheiraten mit irgendjemandem, den du nicht willst. Und sogar den ich nicht kenne. Den du nicht kennst. Und jetzt hast du einen Freund, den du liebst, ja? Ja. Liebst du ihn sehr? Ja. Und er liebt dich auch sehr? Sagt er mir zumindest. Ja. Tja, das ist das Problem, hin und her gerissen zwischen der eigenen Freiheit, der Sehnsucht nach eigener Freiheit und der alten, sehr alten Tradition. Ja. Was meinst du, wie oft ich hier schon mit Mädels geredet habe, die in deiner Situation sind oder in ähnlicher Situation, die von zu Hause abgehauen sind und die sagen, ich will nicht irgendeinen fremden Mann heiraten, ich will mein eigenes Leben leben, aber ich will meine Familie auch haben, meine Mama, meinen Papa. Und das geht nicht, weil es alles so verkantet miteinander ist. Und dann fragt man sich, in was für eine Zeit leben wir denn, Mann? Ich habe ihn schon darauf angesprochen, aber so will er das halten. Auch wenn das sozusagen Steinzeitalter ist. Jetzt ist wirklich die große Frage, wie du dich jetzt verhältst. Wenn deine Schwester da vielleicht ein bisschen vermittelt und du dürftest zurück nach Hause gehen, würdest du es wirklich wollen und wäre es wirklich gut für dich? Das heißt, du müsstest dich von deinem Freund verabschieden. Ja. Und du musst dich von deinem freien Willen auch verabschieden. Und du musst dich ganz all dem hingeben, was man für dich entscheidet. Ich weiß es nicht. Ich finde es nicht in Ordnung. Was heißt, ich weiß es nicht. Ich finde es nicht richtig. Weil ich glaube, dass du unglücklich wirst. Na, ich werde. Ich bin und ich werde danach auch unglücklich. Aber du siehst keinen Ausweg. Mhm. Mhm. Du bist sehr unglücklich und sehr traurig. Und ja. Du befindest dich in einer Sackgasse. Was immer du auch tust, ist es eigentlich falsch. Ja. Mhm. Sind in dem Mädchenwohnheim, in dem du bist, sind da auch andere Mädels, die ähnlich betroffen sind wie du, auch aus muslimischen Familien? Ja, zwei Mädchen sind hier, die auch dasselbe, genau dasselbe erlebt haben. Hast du das deinem Freund eigentlich auch gesagt, dass du eventuell zurückgehst und dich dann von ihm trennen wirst müssen? Habe ich ihm gesagt. Wie hat er darauf reagiert? Der war sprachlos. Auch traurig? Auch. Du kannst dir ein Leben alleine, dass du auf eigenen Beinen stehst oder mit deinem Freund zusammen, kannst du dir nicht vorstellen. Ach Tina, wie traurig. Ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt sagen soll. Das, was ich eigentlich denke, habe ich dir gesagt, aber ich spüre, dass du da gar nicht die Kraft für hast, dich da so durchzuboxen und dein eigenes Ding zu machen. Schaffe ich nicht. Das schaffst du nicht und hast vielleicht auch Angst, ne? Ja. Andererseits liebe ich meinen Freund, andererseits liebe ich auch meine Eltern. Ja. Wir machen mal Folgendes. Ich möchte, dass du gleich mit meinem Psychologen mal ein paar Worte redest. Ja. Mein Psychologe wird dir auch noch eine Adresse geben. Es gibt in Deutschland eine Vereinigung von jungen Frauen, die aus dem muslimischen Kulturkreis kommen und die in ähnlichen Konflikten sind oder waren wie du. Und da würde ich dir gerne einen Kontakt knüpfen, weil die Frauen verstehen dich am allerbesten, viel besser noch als ich oder irgendjemand anders. Vielleicht kannst du da noch einen hilfreichen Rat bekommen oder eine Unterstützung. Ja, so musst du machen. Eine andere Frage noch. Bist du noch Schülerin? Du bist Schülerin, hast du vorhin gesagt. Ja, bin ich. Gehst du denn zurzeit noch zur Schule oder ist das auch alles unterbrochen? Ich gehe noch zur Schule, muss ich ja. Mensch, du klingst so traurig, Tina. Ich sitze hier jeden Abend im Bett und weine mir die Augen aus, was ich machen soll. Ich will zum Schluss noch mal was sagen. Bei allem Respekt vor anderen Kulturen und anderer Tradition leben wir im 21. Jahrhundert und wir leben in Europa. Wir leben in Deutschland. Du auch. Ja. Und ich finde, dass eine junge Frau, eine angehende junge Frau wie du, das Recht auf ein freies Leben hat und ein Recht auf eine freie Entscheidung, das Recht auf die eigene Entscheidung. Ich möchte eigentlich nicht, Tina, dass du dein Leben lang unglücklich wirst, obwohl wir uns gar nicht kennen, aber ich finde dich so nett und so sympathisch, jetzt so wie wir uns kurz kennengelernt haben. Aber es ist meine Auffassung, meine Meinung. Wir machen das mal so. Du legst jetzt auf, mein Psychologe ruft dich an und dann könnt ihr alles weitere in Ruhe besprechen. Ich wollte was sagen. Ja. Mach die Sendung weiter so. Die ist super. Danke. Ich danke dir. Ich danke dir vielmals. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Daniela ist dran. Und Daniela ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Daniela. Hallo. Daniela, der Sex oder ein Sex hat mein Leben zerstört oder schwierig gemacht. Das ist das Thema. Ja. Was war bei dir? Also ich bin 23, hatte vor ungefähr 4 Wochen Sex mit meinem damaligen noch besten Freund gehabt, der jetzt 16 ist. Mhm. Ziemlich großer Altersunterschied und von dem bin ich dann jetzt schwanger geworden. Und er möchte von mir nichts mehr wissen, meine Eltern auch nicht mehr. Meine Mutter kann nur noch mit mir telefonieren, wenn mein Vater arbeiten ist oder so. Also den einzigen Rückhalt, den ich im Moment noch habe, ist der von meiner Freundin. Wieso distanziert dein Vater sich so sehr von dir? Weil ich eigentlich gedacht habe, dass ich das meinem Vater sagen könnte und von ihm dann auch irgendwie Hilfe bekommen würde oder so. Deswegen habe ich ihm das dann gesagt und mein Vater ist dann total ausgeflippt, wo er gehört hat, dass er erst 16 ist. Und immerhin 7 Jahre zwischen ihm und zwischen mir. Und dann hat mein Vater irgendwie so eine Kuschelsreaktion gehabt und hat mich dann rausgeschmissen und will also im Moment gar keinen Kontakt mehr zu mir haben. Wieder sowas, dass der Vater die Tochter rausschmeißt. Nee, ich habe ja eine eigene Wohnung, so ist das nicht. Naja gut, das ist ja bei dir vielleicht nicht so ganz schlimm, weil du auch schon was älter bist und du eine eigene Wohnung hast und vielleicht dein eigenes Leben führst. Aber überhaupt so emotional finde ich das so schlimm, dass ein Vater das tut. Na gut, das ist ungewöhnlich, dass jetzt ein 16-Jähriger vielleicht der Zeuge oder mit Sicherheit der Zeuge des Kindes ist. Aber ja, ist auf jeden Fall. Was ist denn das für eine seltsame Freundschaft? Erklär mir das mal kurz. Also ich habe ihn kennengelernt, er war 13. Und ich wusste aber nicht, dass er so jung ist, weil wenn man ihn jetzt sehen würde, der sieht jetzt nicht aus wie 16, so mit Sicherheit schon wie 20, 22. Und dann habe ich dann eigentlich ihm gegenüber dann eine Freundschaft aufgebaut, die dann auch nach ein paar Monaten dann nicht mehr so war. Dann haben wir uns auch aus den Augen verloren und dann nachher wieder getroffen. Also hieß Freundschaft aufgebaut, dass du schon ein bisschen verknallt in den warst damals? Beim ersten Mal nicht, nein. Aber beim zweiten Mal schon. Dann hatte er auch dann Stress mit seinen Eltern. Da habe ich ihn auch dann meine Wohnung aufgenommen, Geld gegeben, wenn er Geld gebraucht hatte. Und es gibt auch total viele, die mich vor ihm auch gewarnt haben. Von wegen, dann jeder pass auf, der nutzt jeden nur aus. Aber ich wollte natürlich nicht darauf hören. Und dann habe ich ihm dann gesagt, dass ich für ihn was empfinde. Dann hat er gesagt, ja, unsere Freundschaft ist mir aber wichtiger. Eine Beziehung möchte ich nicht. Ja, und dann, wie gesagt, ich habe ein Doppelbett zu Hause, wir haben immer nebeneinander geschlafen, Wochen, Monate, ist nie was passiert. Aber ihr habt euch kennengelernt, da war er 13, jetzt ist er 16, da sind 3 Jahre vergangen. Ja. In diesen 3 Jahren war das wirklich dann nur eine reine, so eine platonische Freundschaft. Ja. Dass ihr euch ab und zu gesehen habt, da ist nichts gelaufen, nein, keine Annäherung, gar nichts. Gar nichts. Ja. Und jetzt lag der dann irgendwann dann mal doch in deinem Doppelbett? Ja, und dann sind wir dann von einer Party gekommen, von einer Freundin, und dann sind wir uns dann doch ein bisschen zu nahe gekommen, sagen wir mal. Und habt ihr verhütet? Ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Ich habe ihm gesagt, dass ich 3 Tage hintereinander meine Pille nicht genommen habe und dass ich das eigentlich auch nicht wollte am Anfang, und dann die typische Ausrede, ich pass auf. Da muss man dir aber einen heftigen Vorwurf machen, Daniela. Ja, ich weiß. Du bist schon eine junge Frau von 23, die sofort hätte sagen müssen, pass mal auf, hier in meiner Schublade im Badezimmer liegen die Gummis, hol sie dir. Ja, gut, ich meine, zu dem Zeitpunkt hatten wir beide keine gehabt und irgendwie... Ich pass auf, sowas Doofes gibt es dann überhaupt, ja, ich weiß. Ist ja gar nicht mehr zu steigern, den Spruch, ne? Ja. Abgesehen von allem Schutz vor Krankheiten, ne? Ja, ja. Das ist richtig. Jetzt bist du schwanger. Ja, im dritten Monat. Im dritten Monat. Du möchtest das Kind haben? Ja. Davon gehe ich jetzt aus. Bin ich ausgegangen? Ja. Was sagt er? Gar nichts. Ich werde von fremden Leuten auf der Straße angesprochen. Wie, du möchtest dem, Sven heißt er, ein Kind andrehen, und was soll das? Das ist nicht von ihm, das kann nicht von ihm sein, und du kriegst ihn sowieso nicht wieder zurück und all solche Sachen. Gut, das sind die Leute, aber was sagt denn Sven selbst dazu? Also wir reden jetzt gar nicht mehr zusammen. Wir laufen uns eigentlich ziemlich oft über den Weg, 4-mal die Woche mindestens. Und wir sagen kein Hallo mehr, gar nichts mehr. Das Einzige, was er zu mir gesagt hat vor ungefähr 2 Monaten, so, ja, wenn das wirklich stimmen sollte, dass das mein Kind ist, dann schmeiß ich dich die Treppen runter. Und damit war die Freundschaft beendet? Ja, für mich ja. Aber dann muss ich dir auch sagen, dann hast du dich 3 Jahre doch sehr getäuscht, ne? Wenn du Ziemlich, ja. Diesem jungen, sehr jungen Mann. Das ist richtig, ja. Wie gesagt, viele haben mich ja auch vor ihm gewarnt, aber ich wollte nicht hören. Und ich hätte lieber doch auf die anderen hören wollen. Weißt du irgendetwas, ob seine Eltern das wissen und wie die wiederum dann darüber denken? Nein, weil, wie gesagt, er hat schon eine eigene Wohnung, weil die Eltern leben geschieden. Mhm. Der Vater hat ihn dann zu Hause rausgeschmissen und hat dann die Wohnung von seiner Mutter bekommen und so, die auch für ihn die Miete zahlt und so, ist auch ziemlich jetzt in der rechten Szene abgerutscht und im Drogen. Ja. Danach habt ihr gar nicht mehr geredet miteinander? Nein, und überhaupt. Er geht davon aus, da ist die Daniela ist schwanger, aber ich bin's nicht. Oder er will es nicht sein. Genau. Und du bist ja aber ganz sicher, dass er es ist. Das ja, 100%. 100%. Ja. Gab es für dich eine Sekunde des Überlegens, dass du das Kind nicht haben wolltest? Ja, gab es, ganz ehrlich. Warum hast du dich dann doch dafür entschieden? Weil ich sag mal so, das ist ein Leben, soll nicht unter meinen Fehler leiden, sag ich mal. Und deswegen, ich meine, ich habe eine Freundin, von der ich ziemlich viel Rückhalt kriege. Und deren Mutter, die wird mir dann auch dabei helfen und so. Ich gucke das nochmal mit meinem Vater zu regeln. Ich hoffe, dass ich es nochmal schaffe. Sag mir nochmal ein bisschen genauer die Position deiner Mutter in dem Ganzen. Ich sag mal so, man ruft mich nur an, wenn mein Vater nicht da ist. Und ist dann, und weint dann, Kind hier und warum hast du es denn gemacht und so. Ja, dann sag ich auch, ich kann das nicht mehr rückgängig machen, weil mein Vater ist eigentlich streng, aber gerecht. Aber wenn er einmal sauer ist, dann... Also denen stört das wahrscheinlich die Idylle. Denen wäre lieber gewesen, wenn du einen 25-jährigen Mann hättest und ihr wärt jetzt verlobt und dann den ganz normalen Gang. Genau. Empfinden die das quasi schon ein bisschen als Schande, dass du mit so einem jungen Mann was angefangen hast? Ja. Das heißt, der Rückhalt aus der Familie fällt flach im Moment. Kann es sein, dass wenn das Kind erstmal da ist, dass deine Eltern dann doch ein weiches Herz bekommen und Oma und Opa Gefühle? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Bei meiner Mutter schätze ich auf jeden Fall, aber bei meinem Vater weiß ich das nicht. Wie denkst du, wie es jetzt weitergeht mit dem Erzeuger des Kindes? Also ich bin ganz ehrlich, ich möchte da keinen Kontakt mehr haben, weil ich jetzt von anderen auch höre und ich weiß, wie der jetzt so aussieht und so. Also eigentlich möchte ich mit ihm gar keinen Kontakt mehr haben. Hast du vielleicht sogar ein bisschen Angst vor ihm, wenn er das richtig mitbekommt, dass du schwanger bist? Ja, ganz ehrlich. Ja, das auch. Ja. Zumal, wenn ihr euch sehr oft seht und über den Weg lauft, wie du gerade gesagt hast. Ja. Also das heißt, jetzt, da steht jetzt eine harte Zeit dir bevor. Du musst das relativ alleine alles durchziehen. Ja. Hast du ein paar Leute vielleicht um dich, aber die Eltern, nicht mal die Eltern und schon gar nicht den Erzeuger. Ja. Und du bereust diesen Sex wahrscheinlich sehr auch. Ne? Ja. Du hast aber keine andere Beziehung am Laufen gehabt, ne? Nein. Oder irgendwas anderes, gar nichts. Nein, habe ich nicht. Würdest du denn so weit gehen? Also dann ist ja die Formulierung auch ein bisschen drastisch, ne? Sex hat mein Leben zerstört. Es hat es auch sehr schwierig gemacht, ne? Ja, ziemlich schwer. Aber du kriegst jetzt ein Kind, das ist ja auch was Schönes und was Gutes. Ja klar, aber ich sag mal, ich meine, ganz alleine stehe ich zum Glück ja nicht da. Was machst du im Beruf eigentlich? Krankenschwester. Vielleicht ist es wirklich klug, erstmal auf Distanz zu diesem sehr jungen Mann zu gehen und ihn irgendwann später in die Pflicht zu nehmen. Schon aus Selbstschutz und aus Vorsicht einfach, dass da keine schlimmen Dinge passieren, dass er Dummheiten macht. Ne? Ja. Daniela, möchtest du mit meinem Psychologen auch nochmal vielleicht ein Gespräch führen? Ja, doch. Dann rufen wir dich, das heißt der Peter dich auch gleich nochmal an. Von Herzen alles Gute und zieh's gut durch. Dankeschön, Marek. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Beate, Beate ist nicht 33, Beate ist 36 Jahre. Guten Morgen. Ja, morgen Domian. Hallo Beate. Ich habe gestern Nacht deine Sendung gesehen und zwar hat es da einen jungen Mann gehabt, der sich da mit so einer Minderjährigen eingelassen hat. Das fand ich auch unmöglich und als er Stellung beziehen sollte, da konnte er das nicht und da kam dann das Thema, dein jetziges Thema hast du gesagt, da habe ich mich sofort angesprochen gefühlt. In welcher Weise? Mein Sex. Oder Sex hat insofern mein Leben in Anführungsstrichen zerstört, als ich im Sommer 1986, nachdem ich mit meiner damaligen Freundin eine Diskothek besucht hatte und vor Feierabend, also da lief das noch, da wollte man nach Hause, hat man keine Lust mehr, sie fuhr ein Auto, sind wir dann von drei besoffenen Typen abgefangen worden. Mhm. Und zwei haben mich direkt geschnappt und beim Weggehen sagte der Dritte zu meiner Freundin, zick nicht rum, dann bist du die Nächste. Mhm. Das war so ein Waldstück gewesen, mhm. so ein Hang. Und die haben mich da hochgezerrt und ich habe das mich sofort erinnert, von der Schule her, wo ich kleiner war, hat uns die Biologielehrerin gesagt, also die Lehrerin, bei der wir Biologieunterricht mhm. hatten, wie sich Mädchen sich verhalten sollen, wenn sie Opfer werden. Mhm. Ist egal bei was. Und das ging dir durch den Kopf, weil du in dem Moment dachtest, ich bin jetzt Opfer. Ich werde jetzt gleich Opfer sein, einer Vergewaltigung. Genau. Und dazu sagt, man soll keine Angst zeigen, mhm. man soll nicht rumschreien, mhm. denn dann flippen die erst recht aus, mhm. weil die wahrscheinlich Angst kriegen und dann fangen sie wahrscheinlich an zuzustechen bzw. zu morden. Daran hast du dich in der Tat in der schlimmen Situation erinnert. Ja. Hast du dich denn auch dementsprechend verhalten? Ja, die Lehrerin hat uns gesagt, wir sollen, auch wenn es noch so ekelhaft ist, alles mitmachen, was die Täter verlangen. Das heißt, du bist dann vergewaltigt worden? Ja, auf eine ganz abscheulichste, brutalste Art und Weise. Das ist unvorstellbar. Von einem oder von mehreren? Nein, von zwei, von den beiden. Erst von dem einen, weil der erste hat mich an den beiden Armen festgehalten, das ging so rasend schnell. Hose runter, ich hatte eine enge Hose angehabt, eine enge Jeans. Mhm. Und oben, weiß ich nicht mehr, schon zu lange her. Und ich war da 21 gewesen. Mhm. Und jetzt bin ich 36. Und, ja. und Hose runtergezerrt, so ein Slip zerrissen und dann sofort seinen Schwanz reingesteckt. Mhm. Auf eine ganz brutalste Art und Weise. Mhm. Vielleicht hören wir jetzt noch andere Mädchen oder Frauen zu, denen das in der gleichen Art und Weise passiert mhm. ist, die vielleicht gleich noch zu dir durchgestellt werden. Mhm. Vielleicht fühlen sie sich angesprochen. Ja. Und ich kann auch jedem Mädchen und jede Frau, denen das noch nicht passiert ist, appellieren, euch allen Mädchen und Frauen sagen, zeigt keine Angst, macht alles mit, was mhm. die Täter verlangen, wenn euer Leben wichtig ist, wenn ihr noch am Leben bleiben wollt. Das Gleiche ist dann mit dem, dasselbe hat dann der Zweite auch noch gemacht. Das auch noch gemacht. Die waren mhm. beide besoffen. Und du hattest auch natürlich auch Angst um dein Leben, wenn du geschrien hättest zum Beispiel. Ja, und ich, die wollten nicht, dass ich ihre Gesichter sehe. Und da hat der Erste als auch der Zweite immer mein Gesicht mit der Hand weggedrückt. Mhm. Immer an der linken Backe und dann mal an die mhm. rechte, mal flog mein Kopf nach links, mal nach rechten, zur rechten Seite mhm. rund. Die wollten einfach nicht, dass ich ihre Gesichter sehe. Beate, wo war währenddessen, das habe ich gerade am Anfang nicht richtig kapiert, wo war jetzt während dieser schlimmen Minuten für dich, wo war deine Freundin? Die saß in ihrem Auto. Die saß im Auto. Da war der Dritte und der Dritte. Der dritte Typ. Mhm. Und da beim Weggehen habe ich ja noch mitbekommen, dass der Dritte zu meiner damaligen Freundin gesagt hat, sie soll keine Zicken machen, also nicht rumzicken, mhm. sonst wäre sie die Nächste. Mhm. Wie lange hat dieses Martyrium für dich gedauert? Für mich kam das wie eine Ewigkeit vor. Ja, das kann man wahrscheinlich gar nicht in Zeit messen. Das kam dir unendlich lange vor. Ja, obwohl es eigentlich rasend schnell ging irgendwie. Sind diese Täter verhaftet worden und bestraft worden? Weiß ich nicht. Ich habe keine Anzeige. Du hast keine Anzeige erstattet. Warum hast du keine Anzeige erstattet? Weil ich Angst hatte. Vor der damaligen Zeit. Aber da war ja sogar noch eine Zeugin dabei, dann, ne? deine Freundin. Die. Weiß ich nicht, was sie gemacht hat. Ach, ihr habt euch da gar nicht mehr besprochen danach? Nein. Wir haben gar nicht mehr darüber gesprochen. Ach. Wir haben uns auch so gut wie auch nicht mehr gesehen. Also. Nachdem die Männer dann von dir gelassen hatten, wie ging das denn dann weiter? Ist deine Freundin auch aus dem Auto ausgestiegen oder rausgeschmissen worden? Oder was passierte dann? Ja, die ist rausgeschmissen worden. Und dann seid ihr beide, was habt ihr beiden denn dann gemacht? Seid ihr nach Hause gegangen? Ja, die sind dann laufen gegangen. Ihr beide? Nee, die Typen, mhm. die waren dann irgendwie, sind dann laufen gegangen, sind verschwunden, sind weggerannt. Und ihr? Von der Tarantel gestochen. Und ich habe das meiner Freundin heulend natürlich über Tränen da. Mhm. Ja, kam ja Tränen raus. Ich war jetzt fix und fertig war ich ja. Was habt ihr denn dann gemacht, ihr beiden danach? Ja, wir standen dann noch auf dem Parkplatz und. Und dann habe ich ihr das erzählt, ne? Und ich hatte zu große Angst, dass sie wiederkommen mögen. Und seid ihr dann weggefahren? Ja. Und dann habt ihr beiden Frauen, ihr beiden Mädels, darüber nie mehr geredet? Nein. Wir hatten Ich weiß nicht, was meine Freundin gemacht hat. Ich habe sie erstmal eine Zeit lang nicht gesehen gehabt. Wir hatten auch eine Zeit lang nicht miteinander telefoniert und... Du kamst dann irgendwann nach Hause. Was hast du zu Hause getan? Ich habe da zur damaligen Zeit habe ich bei meinen Eltern noch gewohnt. Mhm. Ich war gar nicht bei meinen Eltern. Ich bin untergetaucht. Ich war bei meinem damaligen Bekannten gewesen, den ich sehr gut kannte. Und dem hast du so... Der hatte dort eine eigene Wohnung. Und dem hast du es auch nicht erzählt? Doch, dem habe ich das erzählt, dem habe ich das anvertraut. Mhm. Das war für mich wie ein Bruder. Mhm. Und der hat dich auch nicht irgendwie dahin gedrängt, eine Anzeige zu erstatten, weil du Angst hattest? Der hat das auch gesagt. Mhm. Ne? Der hat das gesagt, hier, die müssten angezeigt werden. Da sage ich, nee, mach das bloß nicht, nachher lauern die mir auf. Mhm. Nachher bringen sie mich noch um. Ich kann mir vorstellen, wenn man sowas erlebt hat, dass man dann, das war auch gerade so meine Frage, als du nach Hause gekommen bist oder dann in die Wohnung von deinem Freund, hat man nicht das Bedürfnis, dann unendlich lange zu duschen oder zu baden? Ja, das habe ich ja gemacht. Mhm. Ich habe ihm das erstmal so kurz erzählt, was passiert ist. Mhm. Und dann bin ich natürlich bei ihm duschen gegangen, mhm. ne, alles abgewaschen. Heutzutage, jetzt mit 36, denke ich da anders drüber nach. Mhm. Da lasse ich alles so mit zerrissenen Klamotten, Blut überströmt, so wie ich das damals war, ruf sofort die Polizei an oder meine Eltern. Mm. Ich wohne ja alleine. Mm. Und dann sage ich hier so und so. Und dann würde ich Anzeige gegen Unbekannt wegen, was weiß ich, machen. Und dann würde ich zur Untersuchung gehen. Beate, jetzt ist das 1986 passiert. Hast du danach große Schwierigkeiten mit Sexualität gehabt und sexuellen Erleben? Ja, ich hatte... 1990 meine verspätete große Liebe kennengelernt. Mhm. Und hat das denn sexuell dann mit dieser großen Liebe funktioniert? Ja, jein. Es war ganz komisch. Ich habe ihm das, ich war insgesamt mit ihm 5,5 Jahre zusammen. Mhm. Und nach einer Halbzeit oder nach circa zwei Jahren mit ihm zusammen gewesen bin, habe ich ihm das erst erzählt. Aber hast du mit ihm schon geschlafen vorher? Nicht so oft. Wie hat er darauf reagiert, als du das erzählt hast? Ja, er hat sich schon noch ganz am Anfang gewundert, weil ich ihm gesagt habe, bitte fass mich nicht am Kopf und am Hals an. Mhm. Und da hat er gesagt, akzeptier das bitte, habe ich erst gesagt, ich möchte es einfach nicht, da habe ich da ganz krass erst drauf reagiert. Aber als du es dann gesagt hast und ihm erzählt hast, was für ein Hintergrund da ist, hat er dann freundlich reagiert oder eher abweisend? Wie soll ich das sagen? Freundlich, aber mit Sorge, dass da doch wohl irgendwas nicht stimmen mag. Wie ist es denn nun heute? Nun sind nur wieder viele Jahre vergangen. Hast du heute, hast du das Gefühl, dass du über dieses schlimme Erlebnis in irgendeiner Weise hinweggekommen bist und auch wieder eine normale Sexualität leben kannst? Nein, es ist immer noch in dir. Seitdem ist in mir was zerstört worden. Mhm. Bist du in einer Beziehung? Nein. Nein, du lebst alleine. Ja. Hast du Sexualität ab und zu? Schläfst du mit einem Mann mal? Nein. Das gar nicht. Hast du mit dir selbst Sexualität? Zwischendurch befriedige ich mich wohl. Mhm. Aber je nachdem, wie meine Befriedigung aussieht, so wie soll ich das jetzt erklären? Wenn ich mit mir Petting mache, je nachdem, wie ich das mache, je nachdem, welchem Ausmaße, dann kommen diese Bilder wieder, habe ich wieder vor mir. Ich glaube, als wenn es gestern erst passiert wäre. Ja, ich glaube, ein ganz entscheidender Satz gerade, den du gesagt hast, seitdem, oder ist etwas in mir zerstört worden? Ja. Du hast auch nie Hilfe in Anspruch genommen, ne? Professionelle Hilfe, einen Psychologen. Doch, ich habe nach, die Vergewaltigung ist im Sommer 1986 passiert und nach circa 7 Jahren, 1993, da war ich 28 Jahre, da habe ich eine verspätete Ausbildung zur Datentypistin gemacht in Süddeutschland und da habe ich mir einen Diplompsychologen zurande genommen, um ihm das zu erzählen. Hat das was gebracht? Nein, ich habe mich nicht verstanden gefühlt von ihm. Ich habe hier auch einen Diplompsychologen, das weißt du vielleicht. Habe ich immer nachts dabei. Das weiß ich. Ich gucke ja deine Sendungen öfters. Ich finde die sehr toll. Vielen Dank. Und mach weiter so. Und ich möchte, dass du mit dem Diplompsychologen, mit dem Peter, jetzt mal redest. Würde auch alle Menschen abwürgen, die dich, sage ich jetzt mal, verarschen wollen. Mhm. Denn das habe ich auch schon oftmals gemerkt, da hat sie auch einen jungen Mann gehabt und da hat sie gesagt, dass hier, ich verbinde dich jetzt mal an einen meiner Psychologen. Da sagte dieser junge Mann zu dir, ich habe dich verarscht. Gut. Da habe ich nur gedacht, boah, wie spricht man nur mit dem Domian rum, ne? Das kann schon mal passieren, aber, ja, aber das ist es ja. Nicht auf jeden Fall. Jetzt wollen wir mal sehen, dass sich mein Psychologe ordentlich um dich kümmert und dir vielleicht ein paar gute Tipps geben kann, Beate. Dann kennst du das Verfahren ja auch, du legst auf und wir rufen dich. Ja, ich werde ihm dann noch was anderes noch mehr, ich habe das jetzt noch nicht dir erzählt, kam ja noch was weiteres, was da noch bei hinzukam. Das vertieft ihr beiden dann gleich mal unter zwei Ohren sozusagen. Aber wie schon gerade eben gesagt, ich appelliere jetzt, ich mache nochmal ein ganz tolles Appell an alle Mädchen und junge Frauen oder überhaupt an alle weiblichen Personen. Steht ihr vor dieser Situation? Das hast du gerade ja schon mal gesagt, Beate. Ja. Ne? Keine Angst zeigen, alles mitmachen. So, jetzt legen wir mal auf und der Peter ruft dich gleich an, okay? Also ich soll auflegen und ich werde zurückrufen. So machen wir das, Beate. Alles Gute. Ich wünsche dir noch alles Gute für deine Sendung. Mach weiter so. Jo, tschüss. Martha, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Martha. Guten Morgen. Hi. Sex hat mein Leben zerstört. Ja, genau. Was ist geschehen bei dir? Ja, also das war so. Ich wurde halt vergewaltigt von meinem, von dem besten Freund meines damaligen Freundes. Wie lange liegt das zurück? Das sind jetzt ungefähr über ein halbes Jahr. Also noch nicht lange? Ja, ein halbes Jahr halt, also ein bisschen länger. Ich bin jetzt im fünften Monat schwanger halt. Ach, du bist durch die Vergewaltigung schwanger geworden? Ja, ich wurde dadurch schwanger. Moment, das war jetzt der beste Freund? Der beste Freund meines damaligen Freundes. Also deines Partners? Genau, ja, meines Partners. Wir waren halt ungefähr 2 Jahre zusammen oder so. Ja, das waren 2 Jahre. Jetzt im August wären es 2 Jahre geworden. Wie ist es zu dieser Vergewaltigung gekommen? Ja, also es war so, das war halt so ein Sit-In, haben wir gemacht, das haben wir so genannt. Wir saßen halt immer so bei mir oder bei meinem Freund oder so. Und das war halt an dem Abend, das waren halt abends, da war mein Freund da, von mir eine Freundin und halt von ihm der Freund, Und dann saßen wir da, haben ein bisschen was getrunken und so und ein bisschen so Video geguckt. Und dann danach wurde es halt irgendwie schon ziemlich spät, war schon 2, halb 3. Meine Eltern waren noch nicht zu Hause, ich wohne noch zu Hause. Die waren halt nicht zu Hause. Und naja, dann mein Freund musste nach Hause, hat aber meine Freundin mitgenommen und halt der beste Freund von ihm ist noch da, ja, weil ihm ging es nicht so gut, ihm war wohl schlecht, hat er erzählt, ich weiß gar nicht mehr genau. Was ja eigentlich noch eine normale Situation ist, dass dann der beste Freund halt dann da bleibt. Ne? Deswegen, ich habe mir dabei auch überhaupt nicht gedacht, was war auch schon öfters so und dass daraus so eine Situation entsteht, hätte ich nie gedacht. Wann wurde er denn dann, wann kippte die Stimmung und die Situation, wann war dir klar, jetzt, hier stimmt was nicht? Ja, gleich danach kam es mir so komisch vor, wo mein Freund und meine Freundin halt das Haus verlassen haben, wo wir alleine waren. Fing er an, schon mich irgendwie anzugrapschen, anzulabern, auch so eine dumme Sprüche zu Sätze zu ziehen. War er sehr betrunken? Er war angeblich ziemlich voll, aber mir kam es so vor, er hat so getan. Also, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, ich konnte mich auch nicht mehr wehren, weil er war ziemlich stabil gebaut und so. Und naja, irgendwie, mir fällt es ziemlich schwer, darüber zu reden, aber ich versuche es am besten, weil es ist halt noch nicht so lange her und ich habe inzwischen auch schon darüber geredet, sehr oft und es geht also. Und dann auf jeden Fall hat er versucht, hat er mich halt aufs Bett geschmissen und halt, das übliche, Kleider vom Leib gerissen und ich kannte mich überhaupt nicht mehr. Ich habe geschrien, aber keiner war im Haus, überhaupt niemand. Ich war halt alleine und auch die Nachbarn haben es nicht gehört, komischerweise, obwohl ich schon wirklich laut geschrien habe in einem Moment. Naja, und dann ist es halt passiert und danach habe ich ihn gar nicht mehr gesehen. Unter großer Gewaltanwendung ist es passiert. Ja. Du hast geschrien. Ja. Die andere Anruferin hat ja gerade gesagt, man soll nicht schreien, man soll alles über sich ergehen lassen. Es gibt ja auch ganz verschiedene Meinungen von Frauen, die sagen, man muss schreien, man muss um Hilfe rufen und... Ich könnte da nicht einfach liegen bleiben und sagen, mach mal, komm, mach mal, warum? Nee, das könnte ich nicht. Ist es passiert? Hattest du währenddessen auch richtig Angst? Angst, ja, Todesangst vielleicht? Ich dachte eigentlich, ich muss sterben. Weil irgendwie, ja, das war das Gefühl der Angst. Ich konnte Hilflosigkeit, ich konnte gar nichts machen. Und irgendwie, ich dachte mir bloß, wann geht es vorbei, wann ist es, und dann ist er einfach abgehauen danach. Also okay, ich gehe jetzt, tschüss. Ja, so, es ist das, dieses dramatische Ereignis passiert, dass der beste Freund deines Partners dich vergewaltigt hat. In der Nacht, in der Wohnung von deinen Eltern, die nicht zu Hause waren. Ja. Hast du dann direkt danach deinen Freund angerufen? Nein, danach kam ich erstmal gar nicht mehr klar. Also mit meinen Gefühlen und so. Ich wusste, ich habe mich so geschämt. Ich wusste gar nicht, obwohl ich da überhaupt keine Schuld bei hatte, aber... Ich weiß nicht, ich wusste nicht, was ich machen sollte, weil ich hatte schon das komische Gefühl, wenn ich es meinem Freund erzähle, er würde mir nie glauben. Ich weiß es nicht, weil es war ja auch schließlich sein bester Freund. Du hast also niemanden informiert in der Nacht? In der Nacht nicht. Ich konnte auch überhaupt nicht schlafen. Ich dachte erstmal, ich verdränge es, aber ich konnte es nicht verdrängen. Wann hast du es deinem Freund erzählt? Ja, irgendwann, wo er halt mal wieder bei mir war, nach längerem. Ja, aber irgendwie, er wusste es danach schon, er wusste es, weil dann dieser beste Freund ist halt zu ihm schon längst gegangen, hat gepetzt. Ja, was heißt gepetzt? Ja, er hat es ihm erzählt sozusagen. Ja, ja. Ich hätte es ihm auch erzählt, aber ich brauchte Zeit. Es ist ja erstaunlich, dass er es ihm erzählt hat. Es kam halt so rüber, er hat es ihm so erzählt, als ob ich es auch gewollt hätte. Ach so, daher. Wir wollten es beide, angeblich hätte ich es halt nur gewollt und ich wäre diejenige gewesen und ich war dann die Schuldige zum Schluss. Und so, er hat es so ein bisschen geglaubt, dein Partner? Ja, er hat sogar ihm mehr geglaubt als mir, sozusagen. Ist die Verbindung jetzt auseinandergegangen? Ja, das ist ein Grund gewesen, dass wir Schluss gemacht haben, Das war nicht der Hauptgrund gewesen. Dass er dir nicht geglaubt hat? Ja. Das war der Hauptgrund? Ja, es war so. Ich war sauer auf ihn, dass er mir nicht geglaubt hat. Er war sauer auf mich, dass ich überhaupt gemacht habe, die Sache. Hast du denn jetzt mit dem Vergewaltiger nochmal Kontakt gehabt? Gar nicht mehr. Er ist danach einfach verschwunden. Er ist ausgezogen. Er ist von der Stadt weggezogen. Ich habe keinen Kontakt mehr, gar nicht. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Weiß denn dein ehemaliger Partner und Freund, weiß der, dass du jetzt schwanger bist durch diese Vergewaltigung? Ja, das weiß er auch. Was hat er denn auch erfahren? Das hat er ja dann auch erfahren und dann war endgültig Schluss. Dann wollte er gar nichts mehr zu tun haben, weder Freundschaft noch reden. Das heißt, wenn der das weiß, weiß das auch der Täter, der Vergewaltiger? Wahrscheinlich schon. Er behauptet zwar, er hätte mit ihm keinen Kontakt mehr, aber ich habe ihn ja schon gefragt. Hallo, bist du noch da? Ach, da? Ja. Ja, es hört sich so an. Also du weißt gar nicht, du vermutest, dass er es weiß, obwohl es nicht so ganz klar ist, dass er der Vater ist von dem. Also ich weiß es nicht, ich schätze mal, er weiß es, weil mein Freund behauptet, zwei hat. So macht er. Sag mir, du bist jetzt das ist ein halbes Jahr her, das heißt, du bist im sechsten Monat. Gab es denn für dich eine Überlegung, dieses Kind nicht zur Welt zu bringen? Ja, am Anfang habe ich schon ein bisschen gezweifelt, aber Abtreibung war für mich halt nie ein Thema. Auch nicht? Aufgrund dieses schlimmen und schweren Vorfalles? Auch nicht deshalb. Also ich bin katholisch und bei mir in der Familie geht es halt so. Also ich würde jede Frau verstehen, die sagt, ich kann das nicht. Nachdem das passiert ist, kann ich dieses Kind nicht austragen. Ja, aber egal wie es passiert, das Kind ist Leben. Und ich finde, Leben hat einen, egal wie es passiert ist, Das ist ja eher, ich habe Respekt davor und es ist ja ehrenwert, dass du es sagst, aber ich meinte ja nur, ich könnte es so gut verstehen und niemand dürfte darüber urteilen, wenn du jetzt gesagt hättest, nein, ich will es nicht haben. Na schon, aber das kam für mich halt nicht in Frage, weil ich könnte kein Leben töten, auch nicht so eins. Was hast du denn jetzt für ein Gefühl zu diesem werdenden Menschen in dir? Ist es ambivalent oder ist es schon sehr innig? Ja, also ich versuche mich darauf zu freuen, wirklich. Du versuchst dich darauf zu freuen? Doch, eigentlich. Inzwischen freue ich mich sogar. Aber du hast doch immer den Anfang vor Augen, ne? So ist es entstanden. Ja, und das versuche ich gerade zu verdrängen. Ich habe auch einen Psychologen inzwischen, der hilft mir halt sehr darunter. Hoffst du? Ja, du hoffst wahrscheinlich, das ist eine schlechte Frage. Meinst du? Nein. Ich habe gesagt, wirst du, hoffst du? Aber das muss ich anders fragen. Meinst du, dass du dieses Kind wirklich lieben wirst können? Ich glaube schon. Naja, doch. ich werde es leben können, auf jeden Fall. Du möchtest es auch selbst aufziehen und nicht zur Adoption freigeben? Nein, nein, das kommt für mich gar nicht in Frage. Ich werde das Kind einfach nicht versuchen, mit diesem Mann in Verbindung zu bringen. Du bist doch auch eine ganz junge Frau von 20 Jahren. Was sagt denn jetzt zum Beispiel deine Eltern, dein nahes Umfeld? Wissen die, wie dieses Kind entstanden ist? Auch mein Vater, den kenne ich gar nicht mehr. Aha. Also schon lange nicht mehr so. Seitdem, ich weiß nicht, die sind auch weggefahren. Die haben Geschäftsreise gemacht, ein Jahr. Mhm. Sind also nicht da, ganze Zeit nicht, haben mich dann einfach alleine gelassen. Ach so. Wissen die das denn? Wissen die, dass du schwanger bist? Ja, das wissen das die. Wissen dann, gleich danach sind sie halt nach Kuba gefahren. Ach so. Aber die wissen gar nicht, wie du schwanger geworden bist. Nein, ich habe ihnen so erzählt, dass es von meinem Ex-Freund passiert ist. Mhm. Wer weiß denn überhaupt von diesem dramatischen Ereignis jetzt, außer deinem Ex-Freund und diesem Mann? Alle eigentlich. Das wissen wir. Gesprochen. Wir wohnen in so einem kleinen Dorf, das heißt Wendelsen. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich mache Ausbildung zur Physiotherapeutin. Mhm. Im sechsten Monat, das heißt, es dauert auch gar nicht mehr so ganz lange. Ich bin mit der Ausbildung fertig jetzt bald. Mhm. Mache ich jetzt. Also Marta, ich muss dir sagen, dass ich das sehr respektiere, dass du mit so einer menschlichen Haltung an diese Sache herangegangen bist und die auch so trägst. Das finde ich sehr beachtlich. Und ich wünsche dir nur von ganzem Herzen, dass das auch weiter so funktioniert und dass du auch dieses Kind annehmen wirst können. Denn das Kind, du hast natürlich recht, das kann ja nichts dazu. Nee, es kann nichts dazu. Es ist ein neuer Mensch und ein vollkommen unschuldiger Mensch. Aber es wäre auch wiederum verständlich, dass du dich immer wieder erinnert fühlst an das Ereignis. Deswegen wäre eine dauerhafte, oder am Anfang, wenn das Kind da ist, dauerhafte psychologische Betreuung sicher sehr ratsam. Ach nö, ich werde damit schon fertig kommen. Meinst du? Auf jeden. Ja? Doch, glaub schon. Möchtest du denn mit meinem Psychologen noch mal ein paar Worte reden? Nein, das brauche ich nicht. Ich habe ja meinen eigenen, ich glaube schon, dass ich damit klarkommen werde. Ich rede auch gerne offen drum, darum habe ich dich auch angerufen. Ja. Deswegen. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute, Marta. Ich wollte Ihnen noch was sagen. Ja. Ich finde Ihre Sendung wirklich cool. Das ist aber sehr lieb von dir. Aber du musst mich jetzt auch nicht siezen, wo ich dich die ganze Zeit geduzt habe. Heißt du Domian? Ja, ich heiße Domian, genau. Das ist dein Name? Das ist mein Nachname, ja. Ach, Nachname? Name, ja, das sagen sehr viele Leute, aber auch schon bevor ich diese Sendung hatte, haben das Freunde immer wieder zu mir gesagt. Warum heißt du Domian mit Nachnamen, nicht mit Vornamen? Warum heißt du Marta mit Vornamen und nicht mit Nachnamen? Nein, mit Vornamen heiße ich Jürgen. Ja. Und der Nachname Jürgen. Jürgen Domian. Jürgen Domian, ja. Ach, ich wollte halt nur sagen, dass ich eure Sendung total super finde. Kann man wirklich offen mit euch reden. Das ist auch keine Verarschung oder so, wie bei manchen Sendungen so. Ja. Okay. Lass mich eine Frage noch stellen. Ja, bitte. Das habe ich gerade vergessen zu fragen. Ja. War das nicht für dich ganz schlimm und ganz verletzend, dass dein Freund, mit dem du zusammen warst, mit dem du, zwei Jahre hast du gesagt, warst du mit dem? Also eineinhalb Jahre war zu dem Zeitpunkt. Dass der sich nicht mehr mit dir auseinandergesetzt hat und letztendlich dir nicht geglaubt hat und nicht zu dir gehalten hat? Doch, auf jeden Fall. Deshalb habe ich ja auch da erkannt, was für ein Arschloch er eigentlich war. Mhm. Weil normalerweise dachte ich echt von ihm, er würde mir glauben, nicht seinen besten Freund. Mhm. Weil so eine Beziehung, die wir miteinander hatten. Mhm. Hätte ich das nicht von ihm gedacht. Deswegen ist es gut, dass es eigentlich so gekommen ist, dass wir uns doch getrennt haben. Siehst du den eigentlich ab und zu noch? Ja, den sehe ich ab und zu noch. Mhm. Der wohnt hier auch in der Nähe. Mhm. Und es ist halt eine schwierige Situation, damit umzukommen. Mhm. Aber ich ignoriere ihn. Mhm. Ich sehe ihn kaum. Mhm. Also was heißt kaum, ab und zu mal, aber da kommt nichts Großes mehr rüber. Ja. Du willst es ja auch nicht, verständlicherweise. Nee, die Sache ist für mich endgültig gegessen. Ja. Und für ihn auch. Und deswegen denke ich mal, wird es auch so bleiben. Ja. Liebe Marta, toi toi toi für die Zukunft und alles Gute. Dankeschön. Von Herzen, auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Unsere Sendung Sex hat mein Leben zerstört. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zusehen, fürs Mitmachen. In der Technik war Markus Liebetanz. Morgen Nacht haben wir wieder eine freie Telefon-Talkschein, ein offenes Talk-Radio. Und das heißt ja, wenn ihr Stammzuschauer Zuhörer seid, dann wisst ihr das. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ab 0 Uhr sind wir da. 0800 5678 111. Und ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Und mal wieder der Hinweis, den ich ab und zu in steter Regelmäßigkeit sage, wenn ihr faxt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls auch zurückrufen können und hier in die Sendung reinstellen können. Das ist ganz wichtig. Ich wünsche eine gute Nacht, schöne Nacht und sage ciao, bis morgen.